Es ist 1 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Mara Tellmann. Guten Morgen. In der Ukraine gehen die russischen Angriffe auch in der 6. Nacht in Folge weiter. Aus der zweitgrößten Stadt Kharkiv werden wieder Explosionen gemeldet. In der Hauptstadt Kiew sind die Bewohner dazu aufgerufen, in Kellern und U-Bahn-Stationen Schutz zu suchen. Christina Nagel, WDR Moskau, mit einer Einschätzung, wie entscheidend die kommenden Stunden sein könnten. Ich glaube, vieles hängt davon ab, wie es weitergeht in Kiew. Denn wenn Kiew fallen sollte, wonach es jetzt im Moment wieder nicht aussieht, dann wäre es sicherlich schwieriger, weiterhin auch andere Städte zu halten. Klar aber ist nach diesem Tag, nach diesem sechsten Tag, dass der Krieg in den großen Städten wirklich angekommen ist, dass zunehmend eben auch die Bevölkerung betroffen ist, weil Raketen eben in Wohnhäusern einschlagen oder in Verwaltungsgebäuden. Das ist schon eine neue Phase, in dieser Krieg eingetreten ist. Rund 1.300 Geflüchtete aus der Ukraine sind am Abend mit mehreren Zügen am Berliner Hauptbahnhof eingetroffen. Helfer haben die Menschen am Bahnhof mit Essen und Trinken versorgt. Die Deutsche Bahn ermöglicht den Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis seit Sonntag kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen. Auch die NRW-Landesregierung bereitet sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Heute ist ein Spitzentreffen mit den Kommunen geplant. Der zuständige Minister Stamp sagte im WDR, die Menschen aus der Ukraine könnten mit ihrem Visum zunächst 90 Tage bleiben, auf Antrag auch doppelt so lang. Bundesaußenministerin Baerbock hat in der UNO-Vollversammlung in New York alle Länder dazu aufgerufen, sich gemeinsam deutlich gegen den russischen Angriff auf die Ukraine zu stellen. In einer emotionalen Rede bezog sie sich auf die Kinder, die sich vor Bomben verstecken müssten. Russlands Aggression gegen die Ukraine basiere auf Lügen. Mehrere große Firmen schränken ihr Geschäft in Russland ein. Apple will dort erstmal keine Produkte wie zum Beispiel Handys mehr verkaufen und hat nach eigenen Angaben auch die Nutzung des Bezahldienstes Apple Pay eingeschränkt. Auf der Website des Sportartikelherstellers Nike kann aus Russland nicht mehr bestellt werden. Und noch eine Meldung aus dem Sport. Fußball-Bundesligist Union Berlin steht zum ersten Mal seit 21 Jahren wieder im DFB-Pokal-Halbfinale. Die Berliner siegten gegen Zweitligist St. Pauli mit 2:1. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht leicht bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte +3 bis -5 Grad. Der Tag bringt viel Sonnenschein und nur lockere Wolken. Die Höchstwerte dabei in Warburg 9, in Paderborn 10 und in Hürth 11 Grad. Und das war WDR aktuell. Hi. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD-Popnacht. Ein defekter LKW steht auf der A44 Mönchengladbach Richtung Aachen in Höhe Jülich-West. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuzköln-West wegen einer Baustelle bis 5 Uhr gesperrt. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn zwischen Kreuz-Feuchtwangen-Kalsheim und Schnelldorf wird gebaut bis 6 Uhr. Die Autobahn mehrfach kurzfristig gesperrt. A8, A81, Karlsruhe Richtung Stuttgart, an der Raststätte Sindelfingerwald sind alle Parkplätze weitgehend belegt. Die A28, Lehe Richtung Oldenburg, ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg-West wegen einer Nachtbaustelle gesperrt bis 5 Uhr. Umleitung führt über die U9. A36, A14, Fienenburg Richtung Magdeburg, zwischen Aschersleben-Zentrum und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransport, der nicht überholt werden kann. Die A40 in Essen Richtung Südostviertel ist zwischen Holsterhausen und Huttraub wegen einer Baustelle bis 5 Uhr gesperrt. A100 Richtung Wedding. Zwischen Detmolder Straße und Hohenzollernendamm wird gebaut, da kann man nicht fahren. Die B312 Reutlingen-Stuttgart ist zwischen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung gibt's. Die B30 Biberach-Ravensburg ist zwischen Bad Waldsee-Nord und Bad Waldsee-Süd wegen Aufräumarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die B183 zwischen Gnetsch und Weißsand-Gölzau. Reinigungsarbeiten und da kann man nicht fahren. Im Landkreis Harz, da brennt es. Die Anwohner von Zilli werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine gute Fahrt durch die Nacht. Die ARD Popnacht. mit Ben Sträuble. Einen besonders lauten Hit, den nennen wir Lenkradklopfer, weil er dazu führt, dass die Energie, die durch die Ohren aufgenommen wird, auch überträgt auf Kleinhirn, Großhirn in die Hände, sodass man also am Steuer keine falschen Bewegungen macht. Das ist so der Plan. Aber dazu benötige ich ein bisschen Input, nämlich welchen Song soll ich denn lauter spielen als alle anderen Hits? Also was ist euer persönlicher Energieriegel? 0722120011. Ich sammle die Vorschläge ein. Deutschland wird dann darüber entscheiden in 7 Minuten. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're make it clap, no hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight both, she take that. Putting overtime on your body. You ain't gotta go to work, no. Work, but you gotta go to work. You don't gotta go to work. And my body do the work. Do work, do work. Yeah, yeah, we can work from home. We can work from home. Der lauteste Hit der Nacht ist der Lenkradklopfer. Vorschläge heute kommen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Thomas aus Pferden an der Aller, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Und du baust zu Hause sehr gerne Modelle und unter anderem, das sind Häuser. Und was ist das größte Modell, das du gebaut hast? Bahnhof Bonn. Bahnhof Bonn, das ist aber schön. Ja. Ich meine, dann solltest du dich mal dann als Modell an den Bahnhof Stuttgart ranmachen und dann wird er wenigstens mal als Modell fertig. Nee, lass mal lieber. Okay, wie lange hast du gebaut am Bahnhof Bonn? Ungefähr 30 Tage. Was war das Schwierigste daran, dass es so lange gedauert hat? Die Halle. Okay, ist die ja eine Herausforderung architektonisch. Ja. Ja, und nee, viel Kleinkram. Ja, na gut, klar, logisch. Und ansonsten sind es auch andere Sachen, die du zusammenbaust? Ja, ich baue noch LKWs zusammen, so ein bisschen. Ja, wie viele Modelle hast du zu Hause? Circa 600. Das ist Wahnsinn. Da musst du einen extra Raum haben dafür, ne? Oder dich eben von Partner und Partnerin trennen, damit du eben genug Platz hast. Nee, das ist so schlimm ist es noch nicht. Ja. Aber du hast ja ausgesucht von Golden Earring, Red Eye Love. Das ist Vorschlag Nummer 1 für Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Dirk aus Gevelsberg. Guten Morgen, Dirk. Hallo, moin. Und du hast dir einen Song ausgesucht, der eigentlich ganz gut gepasst hätte zu Thomas, nämlich das Model. Hätte ja eher gepasst, aber in der Version von Rammstein. Du hast zu Hause auch ein Haus, das dir Sorgen macht, weil da ist ja noch ein Laden drin und sowas. Darf man da alles jetzt noch renovieren? Ja, wir müssen den komplett umbauen wieder. Wir nutzen den jetzt wieder selber. Wir hatten den eine ganze Zeit lang vermietet. Mhm. Und da ich im Fernverkehr tätig bin, habe ich leider auch immer nur am Wochenende Zeit. Meine Frau macht zwar alles, besorgt Klamotten, aber... Und dann ist das so, wenn du den Laden jetzt selbst nutzt, wirst du da irgendwas dann verkaufen also oder dich selbst ausstellen als Puppe oder so? Nee, wir machen da einen schönen Hobbyraum rein, so mit Billardtisch. Ach so. So, wo man dann einen schönen großen Fernseher, wo man... Samstags sehen kann, wie Dortmund demnächst deutscher Meister wird. Also ja, der LKW streikt genau an dieser Stelle. Ja. Hat das Veto eingelegt. Du hast ausgesucht, wie gesagt, von Rammstein das Modell. Ich nehme sie halt gerne mit zu mir nach Haus. Sie wird so kühl, an sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Das wirst du auch laut spielen dann in deinem neuen Hobbyraum, ne? Ja, natürlich. Ja, logisch. Aber Benni, ich wollte nur mal eben kurz noch anmerken, da ist ja gut und schön, wie wir das alles machen. Nur weiter gehen Osten, zwei Flugstunden, den Leuten geht es wirklich auf Deutsch gesagt mit dem B, ich spreche das Wort nicht aus, aber denen geht es wirklich so. Ne? Ganz klar, ganz klar, da sind wir sowieso in Gedanken immer dabei. Also, ja. Diese beiden Songs stehen sich jetzt gegenüber, ihr entscheidet 07221 2011 Golden Earring oder Rammstein und euch beiden danke für die Vorschläge. Gute Nacht! Gute Nacht! Take your money, take your time. Der lauteste Hit der Nacht. Das ist ja knapp ausgegangen hier. Der Lenkradklopfer in der ARD-Popnacht. Vorschläge kamen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Thomas aus Pferden an der Aller war für Golden Earring, Radar Love und Dirk aus Gevelsberg Rammstein das Model. Und das ging ja hin und her. Es ging fast 50-50 aus, wenn dann nicht ganz zum Schluss noch mit 2% Überschuss Rammstein vorbeigezogen wäre. Sie stellt sich zur Schau für das Konsumprodukt und wird von Millionen Augen angeguckt. Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft. Ich muss sie wiedersehen, ich glaub, sie hat's geschafft. Hallo, Baby, wie geht's dir? Warum so down? Warum gibst du negativen Vibes nur so viel Raum? Warum immer so viel Negativität? Leute werden irre von Problemen, die sie nicht sehen. Warum gehen alle ackern für ein Stück Papier und haben ständig Angst, es wieder zu verlieren? Immer Druck und immer Stress, weil alles immer nur muss und immer jetzt. Warum ist alles so bad und immer schwer? Dabei rennen alle nur dem Gleichen hinterher. Wenn die Jagd nach Glück verspricht, der Stress hört auf. Warum sind alle dann dabei so schlecht gelaunt? Hallo Welt, wie geht's dir? Warum so down? Warum gibst du negativen Vibes nur so viel Raum? Hallo Welt, wie geht's dir? Ey, wie geht's dir? Ey, lass mal los. Schau dir die kleinen Dinge an und mach sie groß. Das ist Nikki, sie ist ein Hip-Hop-Fan. Hängt auf TikTok und Instagram. Sie rackert sich ab für den Kardashian-Look, weil sie denkt, dass alles an ihr perfekt sein muss. Das ist Tom, er sucht nach Sex im Club, doch will eigentlich eine, mit der er Netflix guckt. Er glaubt, dass er Frauen mit netten Sprüchen nicht kriegt. Deswegen spielt er den Bad Boy, auch wenn es nicht ist. Wir jagen Ideale, posten keine perfekte Bilder. All unsere schönen Marken kaschieren wir mit schlechten Filtern. Wir suchen Liebe im Netz und schwören drauf. Doch liegen dann im Bett, depressed mit Burnout. Wenn die Jagd nach Glück verspricht, der Stress hört auf. Warum sind alle dann dabei so schlecht gelaunt? Hallo Welt, wie geht's dir? Wie geht's dir? Warum so down? Warum gibst du negativen Vibes nur so viel Raum? Hallo Welt, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Lass mal los. Lass mal los. Schau dir die kleinen Dinge an und mach sie groß. Oh, mach sie groß. Schau dir die kleinen Dinge an und mach sie groß. Hey World, how you doing? Why so down? Give your heart and you'll see love comes back around. Wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Lass mal los. Schau dir die kleinen Dinge an und mach sie groß. Der neue von Nico Suave und Hallo Welt. Das Neueste aus dem Verkehrszentrum in der ARD Popnacht. Es ist 1.30 Uhr. Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und Kreuzköln-West wegen einer Baustelle bis 5 Uhr gesperrt. A6 Nürnberg Richtung Heilbronn. Zwischen Kreuzfeuchtwangen, Kralsheim und Schnelldorf wird gebaut bis 6 Uhr. Mehrfach kurzfristig ist da die Autobahn gesperrt. A8, A81 Karlsruhe Richtung Stuttgart. An der Raststätte Sindelfingerwald sind alle Parkplätze belegt. Die A28 Lehe Richtung Oldenburg ist zwischen Neuenkruge und Dreieck Oldenburg West wegen einer Nachtbaustelle bis 5 Uhr gesperrt. Umleitung führt über die U9. A36, A14 Finnenburg Richtung Magdeburg. Zwischen Aschersleben Zentrum und dem Kreuz Magdeburg fährt ein Schwertransporter, der nicht überholt werden kann. Gebaut wird auf der A40 auch heute Nacht in Essen Richtung Südostviertel. Zwischen Holsterhausen und Huttrop ist die Autobahn gesperrt. Die A100 in Richtung Wedding ist zwischen Detmolder Straße und Hohenzollerndamm wegen Bauarbeiten nicht befahrbar. B30 Biberach-Ravensburg zwischen Bad Waldsee Nord und Bad Waldsee Süd. Aufräumarbeiten in beiden Richtungen ist die Bundesstraße gesperrt, eine Umleitung gibt's. Die B183 ist zwischen Gnetsch und Weißand-Gölzau wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. B312 Reutlingen-Stuttgart zwischen Reutlingen-Sondelfingen und Metzingen. Nach einem Unfall ist die Bundesstraße in beiden Richtungen nicht befahrbar. Eine Umleitung gibt's. Und im Landkreis Harz brennt es. Da werden die Anwohner von Zilli gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Heute ist es doch teilweise wolkig, vor allem im Norden, aber auch länger sonnig. Temperaturen bei schwachem Wind um die 12 Grad am Niederrhein und 5 Grad auf Rügen. Dazwischen 11 Grad Koblenz, 10 in Bremen und Stuttgart, 9 Grad Heidelberg und Braunschweig, 8 Grad Husum und Gotha, 7 in Bad Schussenried und 6 Grad in Görlitz. Hier ist die ARD-Popnacht von SWR 3. Ich bin Ben Streubel. I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning and the power that's such a 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together, because we come from different sides. 1.39 Uhr. Aldi Popnacht. Aktuell. Wir halten euch die ganze Nacht über die aktuelle Lage in der Ukraine auf dem Laufenden. Auch gestern trafen wieder Raketen das Zentrum der zweitgrößten Stadt des Landes, Kharkiv. In der Hauptstadt Kiew, da gab es wieder Explosionen und dorthin rollte ja auch dieser ominöse, über 60 Kilometer lange russische Militärkonvoi. Aber der Bürgermeister der Stadt, Vitali Klitschko, der gibt sich nach wie vor kämpferisch. Die Situation ist gefährlich. Unsere Feinde wollen das Herz unseres Landes erobern. Aber wir werden kämpfen. Wir werden Kiew nicht aufgeben. Das Militär, freiwillige Kämpfer und einfache Bürger sind bereit und werden die Hauptstadt schützen. Heute Nacht gegen 3 Uhr deutscher Zeit wird der amerikanische Präsident Joe Biden vor die Kameras treten mit einer Rede zur Lage der Nation. Auch da haben wir natürlich einen Blick drauf. Und ja, was kommt aber überhaupt an Informationen bei den Russinnen und Russen an? Dazu ARD-Reporter Demian von Osten in Moskau. Ich glaube, mit jedem Tag weniger, denn es sickern die Informationen über Social Media, aber auch über Erzählungen nach und nach durch. Man muss sich das ja so vorstellen, dass wir aus Videos, die die Ukrainer von gefangen genommenen Soldaten aufgenommen haben, ganz viele erzählen, sie wussten gar nicht, dass sie in den Krieg fahren. Sie wussten gar nicht, dass sie in die Ukraine fahren. Wenn solche Informationen jetzt hier nach und nach in der russischen Gesellschaft ankommen, dann wird man sich schon hinterfragen, was ist das, was das staatliche Fernsehen uns die ganze Zeit gezeigt hat, das immer noch von einer Sondermilitäroperation spricht und das Wort Krieg darf in Russland nicht verwendet werden. Genau deswegen hat Russland heute 2 der letzten unabhängigen Medien in Russland gesperrt, den Fernsehkanal TV Dorscht und den Radiosender Echo Moskwy. Also es gibt starke Maßnahmen, um die öffentliche Meinung hier in Richtung der Regierung zu lenken. Und an dieser Stelle ziehen wir auch mal den Hut vor allen Helfern in Berlin. Da kamen gestern Abend mehrere Züge aus Polen mit rund 1.300 geflüchteten Menschen aus der Ukraine an. Jede Menge Helfer kümmerten sich und versorgten am Berliner Hauptbahnhof dann die Menschen mit Essen und Trinken. Vielen Dank auch dafür. Sometimes I think that it's better to never ask why. Just because it burns. turned around in that second. With that second glance, you gave me your hand, pulled me from hell into heaven. My head's telling me it's gonna hurt again. In a couple months' time, good times will end. I'll be nothing more than a hopeless wreck unless I run away, run away. But my heart says I don't care. Just one look at you, I swear I believe in love again. Maybe I'm crazy, but I don't care. Come on, take me anywhere. You look my way, I fall deeper. I should be so scared. Myself, I'd give it some time to heal all the wounds that I've suffered. I saw your face, I'm over it now. My head's telling me it's gonna hurt again. In a couple months' time, good times will end. I'll be nothing more than a hopeless wreck unless I run away, run away. But my heart says I don't care. I should stick to my golden rules. I should keep myself safe so I don't hurt again. Then again, what's another bruise on a broken heart? What's another scratch when you're already scarred? I gotta know how far we can run away, run away. Kyle Pierce und I Don't Care in der ARD Popnacht. Habt ihr noch was nicht auf die Straßen gehört, gesehen? Dann dürft ihr es mir gerne sagen oder selbst erzählen, um andere zu warnen. Hallo. Morgen und nochmal die A31 und zwar die Abfahrt Dülmen. Von Oberhausen kommend ist ebenfalls momentan durch einen Schwertransport blockiert. Dankeschön. Ja, das war Alfred mit dieser Information. Also wenn ihr was habt, gerne 07221 2011 per WhatsApp oder WhatsApp Audio, wie Alfred das gemacht hat. Hier ist die ARD Popnacht. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy ending's gone forevermore. I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Together. 2 o'clock in the morning, something's on my mind. can't get no rest. Keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep. I can think that we just carried on. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. Oh, feel as if I'm wasted. Happy Ending und Milka in der ARD-Popnacht. Ein Zeitvergleich bei uns in Deutschland. 1.52 Uhr in der Nacht und 18.52 Uhr am Vorabend in Costa Rica. Da ist Andreas gerade dabei, ein wenig an seinen Bäumen in seinem schönen Garten zu arbeiten. Und dann legt er sich nochmal in seinen Whirlpool. Ja, das hast du dir natürlich verdient. Wer eben so heftig an Bäumen rumschneidet, der muss auch 14 Stunden im Pool liegen können, ja, zur Entspannung. Also Andreas, geht's gut? Das freut mich. Costa Rica ist sowieso sehr schön. Ich war mal da, habe meinen reichen Onkel aus der ehemaligen DDR dort besucht. Hat da so ein kleines Apartment gehabt. Und dann habe ich mit ihm einen Ausflug in den Regenwald gemacht. Das habe ich mir immer gewünscht als Kind. Und da sind wir mit einer Bimmelbahn durchgefahren. Das fand ich so lustig. Hat keiner gemerkt von den ganzen Touristen, dass das alles so Fake-Tiere waren. Die waren dann so kleine Frösche, so grüne, gelbe irgendwie versteckt unter irgendwelchen Blättern. Da haben die also gelauert und gewartet, bis sie ihren Job machen durften. Und dann ist dann derjenige, der haben dann den Regenwald erklärt hat, der hat dann kurz diese, da hinten, da, dann Blatt hoch. Dann kam der Frosch da so an. Ne? War ja ganz süß, aber wie gesagt, Andreas, lass dir es weiter da gut gehen. Enrico lebt in Waldorf-Häslach und hat auch jemanden, den er so verehrt. Das ist eine tolle Frau, wie er sagt. Wir gehen auch davon aus, ein Happy Birthday für Christiane. Christiane aus Waldorf-Häslach, Happy Birthday to you. Ein Happy Birthday für sie. Wie alt sie wird, hat er nicht geschrieben, aber sie hat einen Lieblingssong hier von Marshmello. Okay, not to be okay. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feeling like you're trapped in your own skin, and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus, and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is Lovato und Marshmallow hier in der ARD Popnacht und noch eine Gefahrenstelle von Johnny Blank, der auf der Autobahn ist. Hallo. Moin Moin. Auf der A44 Fahrtrichtung Dortmund. Bei Kilometer 45 liegen Reifenteile auf der Mittelspur. Dankeschön, damit bist du Mitarbeiter der Minute.